Dieses Jahr ist es 25 Jahre her, dass ich konfirmiert wurde. Ich feiere sozusagen meine silberne Konfirmation. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich da vorne so in der ersten Reihe unserer Kirche damals saß. Und ich weiß auch noch genau, über welchen Bibeltext damals unser Pastor gepredigt hat. Das war nämlich das Gleichnis aus Lukas 8, das Gleichnis vom Seemann. Ihr kennt die Geschichte vermutlich. Ein Bauer geht aus und er sät, und das ist ein Bild für das Wort Gottes, und manches fällt eben auf schlechten Boden und einiges aber auf sehr guten Boden und geht auf. Und ich weiß noch genau, wie unser Pastor uns damals die ganz persönliche Frage gestellt hat: Welcher dieser vier Böden bist du? Es gibt ja vier Möglichkeiten. Entweder die Botschaft fällt auf den Weg, und dann ist sie sofort weg. Der Teufel kommt, nimmt es weg. Es gibt keinen Glauben. Zweite Möglichkeit, mein Boden ist wie Felsen. Ich fange an Jesus zu glauben, aber mein Glaube bekommt keine tiefen Wurzeln. Und deswegen verdorrt er. Dritte Möglichkeit, mein Boden ist voller Dorn. Mein Glaube wächst auf. Aber all die Sorgen, die ich mir mache, die wachsen mit auf und ersticken meinen Glauben. Oder eben die vierte Möglichkeit, ich bin ein guter Boden und mein Glaube wächst und wächst. Und ich weiß noch genau, wie ich da saß und mir überlegt habe, welcher dieser vier Böden bin ich? Und ich dachte, na, vielleicht das dritte, das mit den Dornen. Und das war irgendwie kein gutes Gefühl. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass die Geschichte vielleicht nicht so gut dafür geeignet ist, um herauszufinden, welcher Boden ich bin. Ich glaube nicht, dass Jesus die Geschichte dafür erzählt. Das führt zu nichts Gutem, weil ich kann ja auch nicht ändern, was für ein Boden ich bin. Also hinter meinem Pastorat liegt ein kleiner, wirklich kleiner Garten, und da kommt so gut wie keine Sonne rein. Da wächst nicht mal Schattenrasen. Und es wäre schön, wenn dieser Boden sich vornehmen könnte, ein anderer Boden zu werden. Aber so wird es nicht. Das liegt in der Bildebene selbst drin. Ein Boden kann sich nicht dafür entscheiden, ein anderer Boden zu werden. Ich glaube, dass Jesus uns dieses Gleichnis aus einem anderen Grund gegeben hat. Er beschreibt die Erfahrung, die wir ja alle machen, wenn wir Gottes Wort weitergeben. Wenn du anderen von Jesus erzählst, was dir Jesus bedeutet, dann wirst du die Erfahrung machen, dass diese Botschaft auf ganz unterschiedlichen Boden fallen kann. Und eben nicht immer nur auf guten Boden. Und dann ist eine Pointe dieser Geschichte, dieses Gleichnisses: Mach dich bitte nicht verrückt. Unser Job ist es, auszusehen und auszustreuen, und der Rest liegt nicht mehr in unserer Hand. Mir passiert das oft, dass das so eine Frage ist, wenn man Menschen vielleicht in der Familie hat oder im näheren Umfeld, im Freundeskreis, auf der Arbeit, von denen man sich so wünscht, dass sie an Jesus glauben, und sie tun es nicht, und das kann einen verrückt machen. Und diese Geschichte sagt, das Einzige, was du kannst, und das sollst du aber auch tun, ist das Wort Gottes aussehen. Und alles andere liegt dann nicht mehr an deiner Hand. Luther sagt dazu in seiner zweiten Invokavit-Predigt, ich finde, das ist ein starker Satz: Ich habe der Menschenherz nicht in meiner Gewalt oder Hand, wie der Töpfer den Ton, mit ihnen nach meinem Gefallen zu schaffen. Ich kann nicht weiter kommen als bis zu den Ohren. Ins Herz kann ich nicht kommen. Das Wort sollen wir predigen, aber was daraus folgt, soll allein in Gottes Gefallen stehen. Und es gibt viele Geschichten in der Bibel, die diesen wichtigen Aspekt unterstreichen. Und eine davon ist die Geschichte von Hesekiel. Und um die geht's nun im Rest der Predigt. Der Predigttext ist auch unten in der Videobeschreibung abgedruckt sozusagen. Ihr könnt Hesekiel auch sogar hinter mir, wenn ihr es erkennen könnt, sehen, weil er auf unserer Empore hier in der Kirche abgebildet ist, und zwar auch genau die Geschichte, um die es heute geht. Die Geschichte von Hesekiel, wie er eine Buchrolle ist, das wirkt auf den ersten Blick wirklich nach einer schrägen Geschichte. Kurz noch einmal, wer war Hesekiel? Hesekiel war ein Prophet, der in einer wirklich schlimmen Zeit lebte. Also 587 vor Christus, 86 vor Christus wurde Jerusalem von den Babyloniern zerstört. Der Tempel in Jerusalem wurde platt gemacht und ein guter Teil der Oberschicht wurde deportiert. Hesekiel lebte, oder sein Auftreten war schon ein paar Jahre davor. Denn bereits 10 Jahre vorher hatten die Israeliten verloren gegen die Babylonier und ein Teil der Jerusalemer Elite wurde bereits deportiert. Und zu denen gehörte auch Hesekiel. Und Hesekiel, das wird hier in diesem Predigtext, Hesekiel 2, 3, sehr deutlich, in seiner Zeit steht der Tempel noch, also zumindest am Anfang des Buches Hesekiel, und er bekommt mit, wie die Leute sehenden Auges auf eine Katastrophe zusteuern. Hesekiel predigt, aber es ändert nichts. Die Leute gehen sehenden Auges ins Verderben. Die Menschen sind äußerlich hart. Vers 4 beschreibt es, dass sie haben harte Gesichter, aber sie sind auch innerlich abgestumpft. Sie haben verstockte Herzen. Es kommt jedem bekannt vor, der die Bibel näher kennt, Pharao. Der Pharao in Ägypten hat ein verstocktes Herz. Hesekiel nennt sein Volk mehrfach Haus des Widerspruchs. Das ist fast schon ein Eigenname. Haus des Widerspruchs, als ob man vielleicht den Ort, wo wir leben, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es in deinem Ort ähnlich wie in meinem, dass viele, viele Menschen nicht die Botschaft von Jesus hören wollen und dass man den Ort, wo wir leben, vielleicht Sturhausen nennen könnte, weil die Leute so stur sind und die Botschaft nicht hören wollen. Und in dieser Zeit bekommt Hesekiel nun den Auftrag, Gottes Wort zu predigen. Und zwar, ob sie es hören wollen oder ob sie es nicht hören wollen. Die Formulierung kommt mehrfach vor, Vers 5. Sie gehorchen oder sie lassen es. Hesekiel soll aussehen, der Rest liegt nicht in seiner Hand. Und das ist eine Geschichte, die sehr zu mir spricht. Ich habe in den vergangenen Wochen viel über sie nachgedacht, weil das ja mit meinem Beruf als Pastor viel zu tun hat. Ich streue aus und manches fällt auf guten Boden, aber vieles eben auch nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass es nicht nur mein Job als Pastor ist, Gottes Wort weiterzusagen. Mein Job ist, das öffentlich zu tun, aber ich glaube, dass jeder Christ berufen ist, das in seinem privaten Umfeld auch zu tun, Gottes Wort weiterzugeben. Von daher ist diese Geschichte von Hesekiel eine, die nicht nur mich betrifft, sondern uns alle. Und wenn ich sage, wir sehen und der Rest liegt nicht in unserer Hand, ist das eine Formulierung, die man schnell missverstehen kann, weil das keine Ausrede für Lieblosigkeit sein soll. Ihr kennt das vielleicht auch, vielleicht habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht. Ich kann ja einem anderen lieblos Bibelverse an den Kopf knallen und wenn der andere darauf mit den Augen rollt, weil so geht's gar nicht, dann sagt man halt, ja, kein Wunder, er ist halt schlechter Boden. Kein Wunder, dass Gottes Wort ihn nicht erreicht hat. Nee, so geht's nicht. Oder es ist auch kein Argument, unsere Gottesdienste möglichst lieblos zu gestalten. Und wenn dann keiner kommt und die Kirche leer bleibt, dann sagt man, tja, es ist halt schlechter Boden. Wir haben nicht das Mandat, unsere Lieblosigkeit mit dieser Geschichte zu kaschieren. Worin mich aber die Geschichte von Hesekiel ermutigt, und das muss ich mir immer wieder vor Augen führen, das sollten wir, glaube ich, alle als Christen, ist es, keine Abstriche bei der biblischen Botschaft zu machen. Hesekiel richtet Gottes Wort aus, auch wenn er auf Widerspruch stößt. Er spricht es an, dass die Leute sehenden Auges auf die Katastrophe zugehen, und er weicht nicht davon ab. Und ich muss ja zugeben, wenn man als Pastor, so wie ich, Harmonie mag, und das ist erstmal was Gutes, weil man möchte, dass es in der Gemeinde gut und friedlich miteinander zugeht, dann ist aber manchmal die Versuchung da, um des Friedens willen Abstriche zu machen. Weil natürlich auch viele Punkte in unserem Glauben sperrig sind und Leute auf Widerspruch gehen. Im Zentrum unseres Glaubens geht es um Gott, der als Mensch an einem Kreuz stirbt, um die Menschheit mit sich zu versöhnen. Machen wir es uns nichts vor, das ist ein sperriger Gedanke. Oder ein anderes Beispiel, bei uns in der Gemeinde, in unserem Gottesdienstablauf, sprechen wir in den allermeisten Fällen zu Beginn des Gottesdienstes ein Beichtgebet. Gott sei mir Sünder gnädig, der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Und das ist ein Punkt, wo manche Leute sich dran reiben. Und das ist ja auch eine Zumutung. Auf jeden Fall, Gott sei mir Sünder gnädig, das zu sagen. Und ja, man kann jetzt manche Überlegungen anstellen, ob man sagt, okay, ist vielleicht der Zeitpunkt zu Beginn des Gottesdienstes gleich am Anfang unglücklich gewählt oder vielleicht kann man es auch in der Formulierung irgendwie gucken, dass man es verständlicher formulieren kann. Aber ich bin davon überzeugt, diese Zumutung muss sein. Martin Luther hat einmal in einem sehr seelsorglichen Brief geschrieben, darum hüte dich, dass du kein Sünder sein willst, denn Gott wohnt allein unter Sündern. Es gibt noch einen anderen Aspekt, den man von Hesekiel lernen kann. Und das ist, ich kann Gottes Wort nur dann glaubhaft weitersagen, wenn ich es erst selbst geschmeckt habe. Ich meine, das ist ja ein unglaublich langes Buch. Lest das mal. Hesekiel, 48 Kapitel. Und ich glaube, Hesekiel hält das nur durch, weil er zuerst selber Gottes Wort geschmeckt hat. Und wenn ich schmecke, dass Gottes Wort süß ist wie Honig, so endet die Geschichte hier bei der Berufung von Hesekiel. Wenn ich das erfahren habe, Gottes Wort ist mir süß wie Honig geworden, dann kann ich es auch weitersagen. Und darum geht es jetzt im restlichen Teil der Predigt. Die Geschichte von Hesekiel, lest es einmal selbst nochmal nach, Hesekiel 2 und 3, die beschreibt, wie kraftvoll und wie süß das Wort Gottes ist. Und wo wir Menschen das erleben, dass das Wort Gottes süß ist, da ergibt sich das mit dem Weitersagen von allein. Hat Jesus ja auch einmal selber gesagt, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das Interessante ist aber, dass das Wort Gottes, ich glaube, für Hesekiel erstmal überhaupt nicht süß anmutet, sondern eher bitter, nicht sonderlich appetitlich. Ich meine, allein schon die Vorstellung, eine Schriftrolle essen zu müssen, ist irgendwie keine sonderlich einladende Vorstellung. Und wenn man dann in Kapitel 2, Vers 10 liest, wie diese Schriftrolle beschrieben ist, und zwar mit den Worten Klage, Ach und Weh, da merkt man gleich, okay, das klingt jetzt nicht so sonderlich berauschend. Das klingt nicht so süß wie Toffifee. Gott fordert Hesekiel mehrfach auf, diese Schriftrolle zu essen. Und es gibt in der Kommentarliteratur Überlegungen dazu, warum das so häufig vorkommt. Und eine Möglichkeit, das zu deuten, ist zu sagen, naja, vielleicht war Hesekiel auch eher zurückhaltend, diese Schriftrolle zu essen. Und es brauchte mehrere Anläufe von Gott, mehrere Ermutigungen, bis Hesekiel das getan hat. Das finden wir häufig bei Propheten im Alten Testament, dass die Propheten erstmal zurückhaltend sind, als Gott sie beruft. Und das deckt sich im Wesentlichen auch mit meiner Erfahrung, dass Gottes Wort oft nicht sofort süß ist, sondern erst süß wird, nachdem ich es durchgekaut habe, wenn ich drauf rumgebissen habe. Und manchmal wirkt das Wort Gottes zunächst einmal wie ein 5 Tage alter Knust. Aber dann wird mir Gottes Wort süß. Zu sagen, Gott sei mir Sünder gnädig, das schmeckt zunächst einmal nicht gut. Aber wenn ich über den Gott staune, der in Sündern wohnt, und dass wir das erleben dürfen, immer wieder als Gemeinde, dass dieser Gott in dieser Gemeinschaft von Sündern wohnt, das ist etwas, darüber kann ich nur staunen. Und dann wird mir das süßer als Toffifee. Und es geht in dem Bild auch nicht nur darum, Gottes Wort zu essen, sondern, das finde ich auch noch einen wichtigen Aspekt, es gewissermaßen zu verarbeiten. Wie in 2 Schritten. Kapitel 3, Vers 3, du Menschenkind, gib deinem Bauch zu essen und fülle dein Inneres. Fülle dein Inneres. Ich soll Gottes Wort nicht nur hören, sondern auch innerlich an mir arbeiten lassen. Es meditieren. Immer wieder über das Wort Gottes nachsinnen. Es immer wieder vor Augen stellen. Es immer wieder aufsagen, bis es innerlich durchdrungen ist. Ich gebe euch mal ein Beispiel, wie ich das erlebt habe. Ich habe über die letzten Jahre immer wieder über Psalm 43 nachgedacht. Da gibt es diese wirklich starke Zeile, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Und gerade immer so an Tagen, wo es mir nicht so gut geht, denke ich manchmal darüber nach, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Und ich habe das meditiert und mir kam auch in den Sinn, wie der Psalm ja weitergeht. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Harre auf Gott, ich werde ihm noch danken. Ich habe darüber nachgedacht, ja, es gibt Situationen, da kann ich Gott gerade nicht danken. Aber ich kann mir sagen, ich werde ihm noch danken. Es wird ein Zeitpunkt kommen, da ich ihm noch danken werde. Und Das habt ihr vielleicht auch mal erlebt, dass ich kenne es von vielen Christen, auch erfahrenen Christen, die das sagen. Man betet für eine Sache Jahre über Jahre und dann gibt es vielleicht irgendwann den Punkt, wo Gott das Gebet erhört. Und manchmal auch ganz anders erhört, als man es selber geplant hat. Aber man kommt an den Punkt, wo man sagen kann, Gott, heute kann ich im Rückblick Danke sagen. Ich kann dir danken. Und dann ist dieser Psalm 43 für mich süßer als Honig. Es ist ja ein Wort aus Psalm 119, dass Gottes Wort süßer ist als Honig, was Hesekiel hier erlebt. Bei Hesekiel schmeckt das Wort Gottes nicht nur süß, es hat auch Kraft. Es vermittelt nicht nur Information, es tut auch, was es sagt. Kapitel 2, Vers 2. Und als er so mit mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße. Ist das nicht stark, was Gottes Wort kann? Es kommt und Hesekiel liegt nicht mehr am Boden, sondern steht wieder aufrecht. Und das zeigt, welche Kraft das Wort Gottes hat. Das Wort Gottes hat die Kraft, einen Menschen wieder aufzurichten. Und das ist natürlich eine Sache für die Ewigkeit. Am jüngsten Tag werde ich nicht mehr liegen im Grab, sondern ich werde aufstehen, weil Gott mich selber ruft. Jesus wird mit seiner kräftigen Stimme mich rufen und sein Wort wird mich am jüngsten Tag aufrichten. Aber es ist auch etwas, was ich schon hier und jetzt erlebe. Ich erzähle euch mal, es ist oft so, dass ich manchmal Sonntag mich gar nicht so auf den Gottesdienst freue. Berufsgeheimnis als Pastor. Und das liegt nicht daran, dass ich Gottesdienst nicht mag, sondern dass manchmal die Arbeitswoche so voll ist und ich weiß, diesen Gottesdienst, den muss ich auch noch schaffen, die Predigt fertig. Und ich bin auch froh, wenn das geschafft ist. Und dann erlebe ich fast immer, dass wenn wir dann Gottesdienst feiern als Gemeinde und gemeinsam Gottes Wort hören, wie mich das aufrichtet und wie ich dann aus der Kirche rausgehe und mich das aufgerichtet hat. Und ich gemerkt habe, wow, Gottes Wort hat die Kraft, meine Seele aufzurichten. Ist wunderbar. Und auch genial hier bei Hesekiel 2 und 3, das Wort Gottes hat hier etwas Sakramentales. Was meine ich damit? Sakramental heißt, Augustin hat es mal so gesagt, es tritt das Wort zum Element, es wird daraus das Sakrament. Heißt, ein Sakrament ist immer etwas, wo das Wort Gottes zu etwas Haptischem, etwas Physischem hinzukommt. Und das ist hier genauso bei Hesekiel. Gott redet zu ihm, aber Gottes Stimme wird begleitet, zum einen von einer Vision, Hesekiel darf was sehen, aber auch von etwas Haptischem, von dieser Schriftrolle, die ihm die Hand da entgegengibt und die er dann isst. Also bei Hesekiel hat es etwas Sakramentales und das Geniale daran finde ich, dass wir das hier als Christen auch so erleben dürfen. Dass wenn wir Gottesdienst feiern, wir gemeinsam das Heilige Abendmahl feiern, dass wir dort auch das Wort Gottes schmecken. Das ist ja Abendmahl. Dass wir Gottes Zuspruch hören, für dich gegeben, für dich vergossen. Und während wir diesen Zuspruch hören, dabei etwas schmecken. Über die Qualität von Brot und Wein und Oblaten kann man streiten. Und das ist auch nicht das, was es süß macht. Süß macht ist das Wort Gottes, das dabei ist. Das spricht hier. Ich bin für dich in die Welt gekommen, ich habe mein Leben für dich gegeben, zur Vergebung deiner Sünden. Und das macht es süß, süßer als Honig. Ich finde es in meiner Kirche immer wieder schön, dass dieser Hesekiel hier wirklich abgebildet ist. Und wenn ich in die Kirche komme, und ich habe das heute im Gottesdienst, als ich über diesen Text gepredigt habe, meiner Gemeinde auch gesagt, hey, wollen wir das nicht mal machen, wenn wir Gottesdienst feiern, bevor wir uns auf unseren Platz in der Kirche setzen am Sonntag, kurz bei Hesekiel stehen bleiben, ihn uns angucken und sagen, na Hesekiel, ich will es so machen wie du. Ich will Gottes Wort weitergeben, ob es gehört wird oder nicht, aber ich will es tun. Und jetzt bin ich hier in diesem Raum und ich danke dir dafür, Herr, dass ich das erleben darf, was Hesekiel erleben darf, dass ich dein Wort hören darf und es süßer schmeckt als Honig. Herr, tue meine Lippen auf. Amen.